Als der Zweite Weltkrieg seinem Ende zuging und weite Gebiete Deutschlands bereits von alliierten Truppen besetzt waren, gab die britische Regierung ihre Zurückhaltung gegenüber der deutschen Bevölkerung auf und forderte am 28. April 1945 die bedingungslose Kapitulation. Folgende amtliche britische Erklärung wurde von der Kanzlei des britischen Premierministers ausgegeben. In einem Zeitpunkt wie jetzt sind natürlich alle möglichen Meldungen über deutsche Kapitulationsvorschläge aus verschiedenen Teilen des Reiches im Umlauf. Solche Meldungen stehen im Einklang mit der verzweifelten Lage des Feindes. Im gegenwärtigen Augenblick hat die britische Regierung nichts über derartige Meldungen zu äußern. Die britische Regierung betont jedoch eindringlich, bedingungslose Kapitulation kann nur von Großbritannien, den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion gemeinsam erwogen werden. Zwischen diesen drei Mächten besteht engstes Einvernehmen. Mitarbeiter des deutschen Dienstes der BBC, wie der Chefkommentator Lindley Fraser, empfanden diese Erklärung der britischen Regierung, die sie pflichtgemäß weitergegeben hatten, als Katastrophe. Nach dem Krieg erinnerte er sich: Alles in allem bestanden unsere Hauptschwierigkeiten wohl darin, dass wir gelegentlich eine Regierungspolitik zu vertreten hatten, für die wir uns nicht mit voller Überzeugung einsetzen konnten. Vor allem, weil wir wussten, dass sie ohne Rücksicht auf die Stimmung in Deutschland konzipiert war. Ich denke da besonders an die Forderung der bedingungslosen Kapitulation, die kurz vor Beendigung des Krieges vom alliierten Oberkommando verkündet wurde. Dieses Schlagwort hat zweifellos auf unserer eigenen Seite eine aufpulvernde Wirkung gehabt, vor allem natürlich in Amerika. Aber ich erinnere mich noch ganz genau, wie bedrückt wir hier in der BBC über diese Forderung waren. Wir wussten, dass diese bedingungslose Kapitulation den Krieg nur verlängern konnte, weil sie zu einem letzten verzweifelten Widerstand anfeuern musste, obwohl der endgültige Ausgang des Krieges nicht mehr in Frage stand. Doch als nur zwei Tage später Adolf Hitler am 30. April 1945 in seinem Bunker in der Berliner Reichskanzlei Selbstmord verübte, stand die deutsche Kapitulation unmittelbar bevor. Schon am 3. Mai konnte der deutsche Dienst behaupten, das Ende ist da. Hitler ist tot. Berlin ist gefallen. Die deutsche Italienarmee hat mit 1 Million Mann kapituliert. Hamburg und Prag wurden von ihren Befehlshabern zur offenen Stadt erklärt. Das Dritte Reich in voller Auflösung. Das Ende ist da! 5 Tage später, am 8. Mai 1945, trat die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reichs in Kraft. Das war das Ende des verbrecherischen Regimes der Nationalsozialisten.